Ich würde eine Aufzeichnung machen, aber ich befürchte, mein Rechner stürzt oft genug ab. Ah, ich sehe, da haben wir eine Aufzeichnung. Sehr schön. Also Aufzeichnung haben wir. Übertragung ins Nebelhornradio läuft wahrscheinlich auch. Kann ich im Augenblick nicht mehr testen. Fangen wir an. Herzlich willkommen zur Vorstandssitzung des Bundesvorstands. Die ersten Punkte sind gleich abgehakt. Protokoll macht Gabriele. Beginn ist 20.01 Uhr. Also wie geplant. Eine Abstimmung über Zulassung von Gästen und Audioaufzeichnungen, glaube ich, ist pro forma. Ich glaube, es wäre gut, wenn sich da jeder kurz einträgt, damit wir das der Ordnung halber haben. Dann die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Es sind genug Vorstandsmitglieder anwesend, um genau zu sein. Alle, demzufolge ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Die Genehmigung des letzten Protokolls. Ich habe 3 Dafürstimmen. Ich habe eine Enthaltung von Bernd. Das heißt, es fehlen noch ein paar Vorstandsmitglieder, die sich da positionieren könnten. Okay, inzwischen haben wir genug Dafürstimmen. Damit ist das letzte Protokoll genehmigt. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Der Termin der nächsten Sitzung ist turnusgemäß am 11. September 2014 um 20 Uhr wieder im Mambe. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, dem Bericht des Vorstands. Ich fange mal an. Ich war auf der Marina Mambel, war interessant. Es gab ein paar Infos, die ich für mich noch als To-Do auf meiner Liste habe. Dann war ich auf dem Christopher Street Day in Regensburg. Ich war auf 2 Infoständen im Rahmen der Sachsen-Tour in Sachsen. Dann habe ich mich mit Caro getroffen, also war ich in Görlitz. Wir haben eine Übergabe gemacht. Dafür gibt es noch einen Zettel mit vielen Notizen, die ich noch in eine Mail verarbeiten muss und an den Vorstand weiterleite. Dann war ich ganz kurz beim Bezirksparteitag Niederbayern. Das war weniger erbaulich. Dann war ich zu einem Besuch der Fraktion im Landtag NRW in Düsseldorf. Das war eine sehr angenehme und interessante Begegnung. Ich habe eine Reihe von Gesprächen mit eine ganze Menge Leute geführt. Leider war nicht genug Zeit, um wirklich auch mit jedem zu reden. Das sind also noch ein paar Gespräche offen. Dann war ich noch im Mumble für die Orga des Opt-out-Days 2014. Es wird einen Opt-out-Day geben. Termin haben wir festgelegt, aber den habe ich leider nicht mehr im Kopf. Den könnte man vielleicht an der Stelle noch nachtragen. Und ich habe ein paar Interviews gegeben, unter anderem der Freitag, die Stimme Russlands, Rheinische Post. Und ich glaube, das war's, wenn ich nichts vergessen habe. Gibt es Fragen dazu? Entweder bin ich nicht zu hören oder es gibt keine Fragen. Ich versuche es einfach mal und gebe weiter an Carsten. Ja, von mir nochmal ein Hallo in den Zuhörerraum. Ich mache es kurz. Ich habe ein paar regionale Termine hier in Hannover gehabt und habe mich ein wenig im Mumble rumgetrieben. Sowohl beim PolGF-Treffen als bei der Flaschenpost. Und ein Highlight war für mich jetzt diese Woche auch der Fraktionsbesuch in NRW. Hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank an alle die ich dort treffen durfte. Und ich würde mich freuen, wenn wir das auf die anderen Fraktionen ausweiten können und ebenfalls dort Besuche durchführen dürfen. Damit wäre ich durch. Wenn es keine Fragen gibt, dann gebe ich weiter an den Christus. Ich grüße auch jeden. Ich war diesen Montag in Stammtisch FFM. Davor war ich bei der Telekom. Am Wochenende war ich in Frankfurt-Oder in der Nähe. Der Ort hieß Kerkwitz. Das war ungefähr eine Stunde Zugfahrt entfernt von dort. Da war eine Kohlekette. Da waren ca. 7.500 Beteiligte. Im Anschluss gab es eine Veranstaltung mit einer riesigen Bühne, ganz tolle Musik. Und da hatten die Piraten einen Infostand dort aufgebaut, wo also von der Brandenburger Seite, weil da ja auch Wahlkampf ist. Und das kam auch relativ positiv an. Also super positiv sogar. Die Menschen waren klasse. Es hat Spaß gemacht. Redaktionssitzung, Pölgif-Sitzung habe ich davor die Woche mitgemacht. Diese Woche habe ich Vorstandssitzung gemacht. Mammel-SG-Wahl letzte Woche, wo ich noch Mitglied drin bin, dieser SG-Gruppe. Mumble-Orga habe ich für eine Veranstaltung im Anfang November mitgemacht und diverse andere Sachen, die mir gerade nicht eingefallen sind. Wenn es Fragen dazu gibt, mir bitte stellen. Es scheint nicht so, dann vielen Dank und ich gebe einfach mal weiter an Bernd. Guten Abend zusammen erstmal noch. Ja, es ist viel los im Moment. Wahlkampf Thüringen steht im Vordergrund weiterhin. Es sind nur noch knapp über zwei Wochen. Und da ist man natürlich laufend unterwegs, Infostände. Letztes Wochenende war ich bei dieser Roadtour von Alexandra und der Spitzenkandidatin, die ja da Thüringen durchquert mit unterschiedlichen Methoden zu Fuß oder dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Und ja, ist ganz, ganz interessant, was da alles so passiert. Das ist ja die Hauptzeit dann daneben, das, was immer läuft, irgendwelche veröffentlichen, irgendwelche Texte, Website-Sachen, Banner und so weiter, die SGA-AG-Sitzungen. Da sage ich nichts weiter dazu im Detail. Das ist der, wo ich dabei war. Und dann halt so im Hintergrund, ich habe ja zwei Leute, die auch mitarbeiten und mir viel, viel Arbeit abnehmen. Und da läuft auch was mit den Aktionen, die da im Patch stehen und so Dinge. Vielen Dank auch an der Stelle mal an die beiden. Jo, gibt es dazu Fragen? Auch hier scheinbar nichts. Dann vielen Dank und ich gebe weiter an Stefan. Ja, das Übliche, was interessiert, sind die Kontostände. Ich mache es jetzt mal nur in den vollen Tausenden, sind immer unter 500 danach. Unser Hauptkonto hat 24.000, Festgeld bei 678.000, P-Shop 35.000, WGB-Konto 13.000 und das zentrale Werketagskonto 52.000. Ansonsten arbeite ich an dem Bankvollmachten mit GLS und Skatbank. Gerade GLS dauert ja offensichtlich immer etwas länger. Ich habe da auch schon das ein oder andere Telefonat geführt, aber ich hoffe, ich kriege das schneller über die Bühne als beim letzten Mal. Darüber hinaus habe ich die ehemaligen Kassenprüfer angeschrieben, weil wir ja keine haben. Und da eben gefragt, ob wir sie wegen einer Beauftragung als Kassenprüfer dann eben nehmen können bis zur regulären Neuwahl auf einem regulären BPT. Ansonsten habe ich derzeit auch sehr viel Mailverkehr mit unserem Wirtschaftsprüfer, das allerdings als Landesschatzmeister. Und ja, wir haben da wirklich anscheinend einen Neuen dran, der also Fragen doppelt und dreifach stellt und ein bisschen nervig ist. Ansonsten den üblichen Mailverkehr und meine Teilnahme an der Landesvorstandssitzung Schleswig-Holstein. Fragen immer gerne her. Okay, auch hier scheinbar nicht. Dann gebe ich mal weiter an Lothar. Ich habe mich in Frankfurt mit Irmgard und dem ausgeschiedenen Sage-Administrator von uns getroffen, um da mal eine vernünftige Übergabe zu machen. Das war auch sehr produktiv, das Treffen, hat viel gebracht. Ja, ansonsten habe ich jetzt mal angefangen, Zahlungserinnerungen an die Auslandspiraten zu verschicken. Da ist die Zahlerquote momentan sehr niedrig. Das versuche ich da mal ein bisschen jetzt uns in Erinnerung zu bringen, dass da auch Zahlungspflichten mit verbunden sind. Ich hatte Mammelsitzungen für Schatzmeister und fürs Beitragskonto. Erfreulich ist, beim Beitragskonto haben wir eine neue Mithilfe gefunden. Das kann man da sehr gut gebrauchen. Ja, und der Rechenschaftsbericht 2013 geht weiter. Es fehlen jetzt noch 6 Landesverbände, wo noch was zu tun ist. Und da möchte ich den Mitarbeitern der Bundesbuchhaltung wirklich mal sehr danken. Die leisten eine irrsinnige Arbeit, um die noch ausstehenden Landesverbände jetzt zu unterstützen. Und wenn Fragen sind, nur los. Okay. Scheint auch nicht der Fall. Dann vielen Dank. Jo, Stefanie. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Die aktuelle Mitgliederzahl liegt bei 26.565 Mitgliedern. Die genauen Zahlen für die einzelnen Landesverbände habe ich getwittert. Den Link dazu gibt es hier im Pad. Ansonsten, die Verifizierung schreitet voran. Wir haben also bisher 3 Schulungen gemacht mit verschiedenen Landesverbänden. Da haben wir jetzt Beauftragte, die ab sofort loslegen können, Leute zu verifizieren. Wir haben auch eine Wiki-Seite, in der verschiedene Termine aus den einzelnen Landesverbänden vermerkt werden können, wenn verifiziert wird. Wenn irgendjemand mitkriegt, dass es da einen Termin gibt, bitte da eintragen. Ja, im Rahmen dieser ganzen Verifizierungsgeschichte ist gerade ein großer Ansturm auf die Mitgliederverwaltung. Da würde ich mich sehr gerne mal bei dem Team der Mitgliederverwaltung bedanken. Die haben jetzt sehr viel Arbeit und knien sich da ordentlich rein. Wir haben eine E-Mail-Adresse bo@piratenpartei.de. Falls es da irgendwelche Fragen gibt, bitte dorthin schreiben. Ich versuche auf Twitter Fragen zu beantworten, aber da geht mir einiges auch ab und zu mal durch die Lappen. Deshalb bitte direkt an die E-Mail-Adresse. Es kann ein, zwei Tage dauern, bis wir da irgendwie antworten können, weil halt sehr viel los ist, aber auf jeden Fall wird es da beantwortet werden. Ansonsten war ich auch im Landtag NRW, was für mich sehr interessant war. Ich habe auch sehr viele Gespräche geführt und habe einiges mitgenommen an Ideen und Anregungen. Ansonsten bin ich gerade damit beschäftigt, hier mit dem Kreisverband vor Ort einen Tag der politischen Arbeit für Kommunalpiraten zu planen. Da werden Fraktionen aus ganz NRW eingeladen, gerne auch außerhalb von NRW, um gemeinsam zu arbeiten und sich gemeinsam vorzustellen und zu vernetzen. Ansonsten Tätigkeitsbericht wie immer im Wiki. Jo, vielen Dank. Gibt es Fragen dazu? Scheinbar nicht, dann geht's weiter mit Marc. Ja, ich war am CST in Regensburg. Dann habe ich an den Mumbles der Reaktionskonferenz, der Bufo-Sprechstunde, ein Polge-F-Mumble teilgenommen. Zweimal am Eskelog-Buch-Mumble. Marc? Könnt ihr mich hören? Ja, ich schon. Ja. Jetzt. Okay, dann am 20. des Gensek-Mumble war ich wieder als Einziger. Also da müssen wir uns mal über die Relevanz Gedanken machen oder das vielleicht irgendwie zusammenlegen oder so. Ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, schon angesprochen. Dann war ich am Bezirksparteitag in Niederbayern. Da haben wir auch eine Verifizierung angeboten und konnten da also 10 neue Mitglieder verifizieren, nicht neue Mitglieder, aber 10 Mitglieder neu verifizieren und habe diversen Ticketkram erledigt. Gut, vielen Dank. Gibt's Fragen an Marc? Dann würde ich weitergeben an Michael. Ja, danke schön. Für die älteren Sachen verweise ich auf mein Forschungstagebuch. Link ist dann im Protokoll, weil ich auch mich selber schon nicht mehr so genau daran erinnern kann. Am letzten Sonntag habe ich mich mit der Beauftragten für die Freiheit statt Angst, der Sandra, getroffen, dort diverse Dinge durchgesprochen, auch wie gut liegen wir im Budget und so weiter. Mein Eindruck ist, dass da Sandra sehr, sehr gute Arbeit macht. Herzlichen Dank dafür. Auch liegen wir sauber im Budget, also alles im grünen Bereich. Wo wir noch nicht so ganz im grünen Bereich sind die Helfer dann vor Ort bei der FSA. Wir brauchen, um die Wagen zu sichern, solche Ordner, die da so mit dem Seil drum rumlaufen. Dort könnten sich ja noch Freiwillige in das Pad eintragen. Jetzt habe ich leider den Pad-Link nicht aktuell zur Hand. Ich versuche ihn zu recherchieren und dann nochmal in den Mumble-Chat zu werfen. Zur Not, ihr braucht euch nicht einzutragen, um dort dann auch teilzunehmen und auszuhelfen. Wir brauchen vor allem Leute, die helfen, die dort mit anpacken. Ansonsten, der Fraktionsbesuch Landtag NRW wurde schon erwähnt, war ich auch dabei, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich habe am Mittwoch mit unserem Justiziar eine Übergabe gemacht. Also für diejenigen, die es noch nicht erfahren haben, und ich habe auch mit Jochen abgeklärt, dass ich das so sagen darf. Jochen hat bei der Abgeordnetenhausfraktion in Berlin eine Stelle, eine Vollzeitstelle als Justiziar bekommen. Bei uns war ja nur mit einer Halbtagsstelle angestellt, konnte sich da also verbessern. wird jetzt zum kommenden Montag, zum kommenden Monat, was auch der kommende Montag ist, dort bei der AGH-Fraktion anfangen. An dieser Stelle möchte ich mich bei ihm für die geleistete Arbeit bedanken und ihm dort im AGH viel Erfolg wünschen. Die Details der Übergabe, das ist grob über Daumen fast alles, sind das Sachen, die wir nicht öffentlich halten müssen, Ordnungsmaßnahmen, Prozesse, die die Piratenpartei führt. Von daher kann ich das nicht weiter ausführen, aber ihr habt ja von mir dann eine Zusammenstellung der noch offenen Tickets bekommen, wenn es genauer interessiert, also jetzt von den Vorstandskollegen, der möge da bitte reinschauen. Ansonsten, gestern Abend war ich bei der Projektgruppe Bio und ansonsten habe ich ein bisschen vorbereitet die Verifizierung am Rande der FSA. Wir wollten es ursprünglich direkt auf der FSA machen. Da wurde mir allerdings von den Beauftragten, ich verwende hier den Plural, weil auch die Berliner Beauftragte sich dahingehend geäußert hat, dass so eine Verifizierung und zwar schauen drauf auf den Personalausweis und so weiter, dass das nicht zum Charakter dieser Demonstration passt. Sie haben mich an dieser Stelle überzeugt und jetzt machen wir das einfach am Rande dieser Demo. Die Demo wird enden am Brandenburger Tor und dort werden die Lautsprecherwagen dann auch noch mal ein bisschen Party machen und dann werden wir wahrscheinlich dort am Rande, das mache ich auch ein bisschen wetterabhängig, gerade wenn das Wetter einigermaßen ist und im Moment schaut es noch danach aus, dann werden wir das dort fußläufig machen, so dass ihr einfach irgendwie mal kurz runter von der Party euren Ausweis vorzeigen und dann gleich wieder zurück und weiter feiern. Den genauen Standort werden wir dann twittern. Okay, gibt es Fragen an Michael? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben ja derzeit eine Umfrage laufen, eine Lime-Survey-Umfrage zur genauen Ausgestaltung des Basisentscheids und wir werden im Anschluss an diese Vorstandssitzung um 21 Uhr dort eine kleine Sprechstunde haben. Wenn ihr Fragen zu dieser Umfrage habt, Fragen zum Basisentscheid, dann 21 Uhr und wir werden versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen zu beantworten. Alle Details haben wir aber selber noch nicht klar. Gut. Nochmal der Versuch. Gibt's Fragen? Scheinbar nicht. Dann sind wir mit unseren Tätigkeitsberichten durch. Wir kommen zum Tagungsordnungspunkt Nummer 4, Anträge. Damit könnte ich auf die Frage von Jan B. beantworten. Es sind etwas über 15 Minuten, aber das war vorher nicht abzusehen. Der erste Antrag ist zurückgezogen, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, dann kommen wir zum Antrag 4.2, finanzielle Unterstützung der Verkehrskonferenz Nord. Christoph, willst du was dazu sagen? Diese Regionalkonferenz oder Verkehrskonferenz ist im Endeffekt für Nord gedacht gewesen, also für Bundesgebiet Nord. Daran beteiligen sich, soweit ich im Kopf jetzt habe, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg. Angefragt wurde Mecklenburg-Vorpommern und Bremen sind sie noch dran. Diesbezüglich, das war der Gedanke daran. Es war ursprünglich eine reine Verkehrskonferenz, aber wenn die Länder als solches dieser als Regionalkonferenz mit Schwerpunkt Verkehr haben wollen, finde ich das eigentlich unterstützungswert und ich würde grundsätzlich gerne da die erste Regionalkonferenz anberaumen, die wir mal vorhatten. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Wir hatten ja extra für das Thema die Kati und den Jan angeschrieben, dass die heute Abend dabei sein möchten, damit dann Fragen geklärt werden können. Ich bin da, ich könnte mal versuchen, die Fragen von Lothar aus der Verwaltung zu stellen. Jan, du bist extrem leise zu hören. Kannst du dein Mikro etwas lauter drehen? Ich kann näher dran. Ist viel besser. Okay, also was genau ist das Thema und das Ziel der Verkehrskonferenz? Thema ist erstmal alles rund um Verkehr, das heißt Fahrradverkehr, Autobahnausbau, Hafenkonzept, Flughafenkonzept. Also wir haben, glaube ich, so ziemlich alle Verkehrsmittel drin. Eingeladen als Gäste sind alle Menschen, insbesondere natürlich Piraten, auch, wobei es auch nach außen wirken sollen. Organisieren sind schwerpunktmäßig die KT und ich momentan dabei, das heißt Landesverband Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Schleswig-Holsteiner Fraktion hat das Ganze eigentlich ursprünglich vor langer Zeit mal angestoßen und ist auf alle Fälle dabei. Und Martin Delius ist auch angefragt, sowie alle anderen Landesverbände aus der Region, weil es da eben Projekte gibt, die für verschiedene Landesverbände interessant sind. Die Gesamtkosten kalkuliere ich momentan großzügig auf 4.000 Euro. Davon sind 1.000 Euro Raummiete mit PA und Beamer, 500 Euro Werbemitteln, 2.000 Euro Fahrtkosten und Referenten, 500 Euro für Sonstiges. Kann ich gleich nochmal ins Pad posten. Wer finanziert noch wie viel dazu, ist leider noch nicht ganz fix. Die beteiligten Landesverbände werden voraussichtlich sich in der Größenordnung 500 bis 1.000 Euro beteiligen und die Fraktion SH noch etwas höher, wenn es klappt. Da habe ich Patrick Breyer aufgrund der Sommerpause leider noch nicht erreicht und habe von ihm nur eine Zusage, aber eben noch nicht definitiv, aber ich gehe davon aus, dass das klappt. Okay. Gibt's noch Fragen? Ja, ich hätte welche. Schieß los. Zum einen, Jan, würde ich dich bitten, also mich hat die Mail nicht erreicht. Das wäre ganz schön, da du ja sagtest, dass die Fraktion da eigentlich Urheber des Gedankens war, dass du uns dann auch irgendwie, bitte mich auch ins CC immer setzen. Das wäre toll, weil ich auch manchmal schneller reagiere als Patrick. Was die Finanzierung des Ganzen seitens der Fraktion anbelangt, kann ich mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass Patrick das in Rede gestellt hat, weil das in meinen Augen illegale oder ja nicht recht zu fertigende Parteienfinanzierung wäre seitens der Fraktion. Aber das klären wir vielleicht nochmal bilateral. Was die Ausweitung der Themen angeht, sehe ich persönlich schwierig, weil ich glaube, dass wir damals auch beim ersten Treffen gesehen haben, dass alleine die Verkehrsthemen, die auch länderübergreifend zentral, also ganz zentrale Aspekte haben, weil eine Autobahn eben nicht an einer Landesgrenze endet, zum Beispiel, weiß ich nicht, wie die Erweiterung, wie das gekommen ist, darüber nachzudenken. Ja, ich weiß, in Hessen gab es mal so eine Regionalkonferenz auch, das ist wahrscheinlich angelehnt daran. Allerdings würde ich, wie gesagt, davor warnen, denen das alles zu überfrachten und mit zu vielen Themen zu überlasten, weil, wie gesagt, ich denke, dass die Verkehrsthemen alleine für sich, auch wenn ich mir die Landespartei oder die Parteiprogramme der Länder angucke, sind das ganz dringende Themen, die mal besprochen werden müssen, weil es da unterschiedliche Ansätze und Ideen für gewisse Bauvorhaben und Autobahnen und Co. gibt. Also ich weiß nicht, ob eine Erweiterung, ich weiß nicht, in welchem Bereich, vielleicht unterhalten wir uns nochmal bilateral irgendwo, welche thematische Erweiterung da geplant ist. Das werden wir tun. Okay. Wenn ich das richtig sehe, ist der Antrag inzwischen angenommen. Das heißt, es gibt eine Mehrheit dafür. Und damit steht die Zusage, die Veranstaltung mit 500 Euro vom BUFO zu unterstützen. Nichtsdestotrotz würde ich darum bitten, Solskens Anregungen mit aufzunehmen und insbesondere zu beachten, dass wir keine Schwierigkeiten mit schwierig darzustellen der Parteienfinanzierungsgeschichten bekommen. Ich finde es eigentlich traurig, weil wir eigentlich noch nicht mal einen vernünftigen Finanzplan dafür vorliegen haben. So eine grobe Überschlag. Ich hatte das Landesschatzmeister in Schleswig-Holstein schon abgelehnt, deswegen habe ich es auch hier im Bund abgelehnt, weil mir eben exakt das fehlt. Die Einschätzung von Solzken, dass das illegale Parteienfinanzierung ist, teile ich nicht, weil ich denke, die Fraktion kann sich beteiligen, ist aber eine andere Geschichte. Der Punkt ist eigentlich einfach wirklich, es sollte ein vernünftiger Finanzierungsplan vorliegen und der liegt leider bis heute nicht vor. Okay. Vielleicht kann man da Unterstützungsleistungen anbieten von kompetenter Seite, um sowas zu erstellen. Gut, nichtsdestotrotz, der Antrag ist angenommen und demzufolge ist das Ding jetzt erstmal durch. Und wir kämen damit zum Antrag 4.3, rechtliche Überprüfung des geplanten IT-Sicherheitsgesetzes. So, der Antrag ist von Happy NATO. Ist der da? Ja. Dann erzähl doch mal zwei Sätze dazu, bitte. Okay. Also zunächst einmal nicht ist so Entwurf 8, den Link in der ist nur entschärft. Im Wesentlichen darum, dass hier eine neue Sicherheits in Anführungszeichen. Du kommst bei mir sehr abgehakt. Du kommst bei mir sehr abgehakt an, bei anderen auch. Bei oder mir wie? Auch, ja. Okay, versuch's mal nochmal, weil der letzte Satz. Kleinen Moment. Nee, jetzt gut. So, Entschuldigung. Könnt ihr mich jetzt hören? Ja, jetzt klingt's gut. Okay. Ja, es geht um das geplante Sicherheitsgesetz. Es liegt mittlerweile ein neuer Entwurf vor vom 18.08. Den Link stelle ich nachher in den Chat hinein. Im Grunde genommen geht es in diesem Gesetz um den Aufbau einer neuen Sicherheitsstruktur, die vom Staat kontrolliert wird. Der Entwurf geht davon aus, dass dass die IT praktisch nicht richtig arbeitet. Es ist im Grunde genommen eine Watsche für jeden ITler. Sie gehen von einer Sicherheitsbedrohung aus, die meines Erachtens nicht evaluiert ist, weil, ich sag mal, jeder IT oder jeder Angriff, der gewertet wird, ist zum Beispiel auch ein Portscan, ja, und solche Dinge, dass wir das als einen Angriff auf ein Sicherheitssystem gesehen, und ja, im Grunde genommen werden nur ein Haufen Behauptungen in den Raum gestellt. Der Entwurf beinhaltet verschiedene Dinge, die ich für sehr problematisch halte. Zum einen wird hier meines Erachtens die Vorratsdatenspeicherung verlagert auf private Institutionen. Das zweite ist, es wird eine neue Behörde geschaffen oder die BSI, besser gesagt, der werden neue Aufgaben übertragen, die nämlich dann das Ganze überwachen soll. Die bekommen auch so Aufgaben wie Prüfung von irgendwelchen IT-Systemen, Prüfung des von Software auf irgendwelche Schwachstellen und möglicherweise auch werden sie zukünftig dann irgendwelche Dinge genehmigen müssen oder sollen. Und das heißt, eine Behörde, die mit Geheimdiensten bekanntermaßen zusammenarbeitet, bekommt dann die Herrschaft über die Software und möglicherweise ist es dann so, wie es zum Teil schon in den USA ist, dass dann eben einfach schlicht gefordert wird, dass Backdoors in irgendwelche Programme eingebaut wird. Dieses Sicherheitsgesetz ist allumfassend, ist im Wesentlichen in 5 Sicherheitsbereiche gegliedert, wobei diese Gliederungen nicht genauer definiert sind. Das ist ein großes Problem, weil man damit praktisch fast jeden Bereich der Wirtschaft erschlagen kann, sozusagen. Und diese unbestimmten Begriffe, die dort verwendet werden, führen dann letzten Endes dazu, dass ein Verordnungswust zu erwarten ist. Das hat letzten Endes zur Folge, dass man nicht erst, sage ich mal, zum Bundesverfassungsgericht gehen kann, sondern sich erstmal mit Verwaltungsgerichten herumschlagen darf, um die Verordnungen im Detail anzugreifen. Das ist also ein großes Problem. Zudem werden die Befugnisse vom BKA enorm erweitert. Mit dieser Erweiterung erfolgt im Grunde genommen ein massiver Eingriff in die Kompetenzen der Länder. Das heißt, die Gewaltenteilung wird noch mehr geschwächt, als sie ohnehin schon ist, weil hier die BKA eine ganz zentrale Rolle bei diesem Ding bekommt. Insgesamt bin ich der Meinung, dass das IT-Sicherheitsgesetz in vielen Punkten verfassungswidrig ist. Kann das allerdings jetzt hier in der Kürze der Zeit nicht ausführen. Aber ich bin also dafür, dass wir das im Vorfeld mal prüfen sollten. Ich hatte vorgeschlagen, dass es durch ein Justiziar gemacht wird. Es ist der BOKA leider nicht mehr da. Muss es halt jemand anders machen, der dafür fachlich geeignet ist. Und der Antrag befasst sich eben genau damit, dass dieser Referentenentwurf, jetzt dieser neue vom 18.08. entsprechend geprüft wird und gegebenenfalls dann eben eine Beauftragung ausgesprochen wird, die sich darum kümmert, dass verschiedene Dinge gemacht werden, wie eine Evaluierung, wie ein Campaigning, wie festzustellen, welche Lobbygruppen eigentlich dafür sind. Das ist nämlich auch ein hochinteressanter Bereich, welche Lobbygruppen sich dort dafür aussprechen, ja. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieses Antrags. Den Antragstext könnt ihr ja selber lesen. Ja, okay, erstmal vielen Dank. Gibt es Fragen dazu? Ja, eigentlich nur eine. Wozu da ein Antrag an den Bundesvorstand? Machen Aufruf, sammeln ein paar Leute, macht einfach. Und wenn es Vernünftiges bei rauskommt und so, wie du dich da schon reingehängt hast, bin ich sicher, dass was Vernünftiges bei rauskommt, kommt es auf die Website, wird eine Pressemitteilung gemacht, wir haben Futter für die Zukunft. Also. Ja, wobei es so verkehrt gar nicht ist, weil auf die Art und Weise kriegt das in die Bundesvorstandssitzung und hat gleich noch den amtlichen Segen dazu. Also von daher ist okay, kann ich nachvollziehen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, wenn ich doch dazu was sagen könnte. Natürlich kann man das schön weiter sagen, sagt, mach mal. Ihr könnt das ja machen, Basis soll tun, ist schon in Ordnung. Nur, ich meine, wenn wir schon ein Justiziar haben, dann kann der das ja auch machen, der rechtlich ausgebildet ist. Es macht wenig Sinn, wenn jetzt eine AG sich mit Verfassungsgerichtskram auseinandersetzt, ja, auf Prüfung meinetwegen von Verfassungsmäßigkeit des ganzen Dinges. Das kann eine AG meines Erachtens nicht leisten. Ja, das andere ist eben, dass man Vorsorge trifft, dass man eventuell diese Prüfung dazu verwenden kann, gegebenenfalls, wenn das Ding dann durch den Bundestag geht, und das wird durchgehen, das ist so gut wie sicher, dass man hier rechtzügig eine Klage vom Bundesverfassungsgericht anstrengen kann. Okay. Danke. Ich habe leider nicht gesehen, in welcher Reihenfolge Mr. Burns oder Puck zuerst. Ich war ein bisschen früher. Ich würde ganz gerne noch kurz zu bedenken geben. Es gab ja eine Zeit, in der wir noch kein Justiziariat hatten. Da gab es eine AG Recht mit verschiedenen Juristen, mit verschiedenen Backgrounds. Und die dort eingehenden Anfragen, die wurden dann jeweils von demjenigen, der gerade auf das Thema spezialisiert war, beantwortet. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass dieses Thema ehrenamtlich wirklich zufriedenstellend abschließend beantwortet werden kann. Also kann vielleicht, aber ich glaube es eben nicht unbedingt. Aber das ist vielleicht ein Weg, den man kurz antesten könnte, ob es da denn diese Motivation noch vorhanden ist. Okay, vielen Dank. Dann Puck. Ich wollte nur schnell anmerken, einerseits... ich habe das Ticket offen. Leider habe ich nur noch 4 Arbeitsstunden für euch. Derzeit werde ich sicherlich nichts Sinnvolles hinbekommen. Ich habe mir das IT-Sicherheitsgesetz auch aus persönlichem Interesse schon angeschaut. Mir sind da einige Sachen aufgefallen. Offensichtliche Einfallstore für eine Verfassungsbeschwerde habe ich noch keine gesehen. Ich habe vielmehr ganz, ganz viele Sachen gesehen, die politisch bearbeitet werden müssen. Also Verschiebungen aus dem Datenschutzgesetz, Verschiebungen in Sicherheitsgesetzen. Das ist, irgendjemand formulierte es so schön, im großen Teil ein Subventionsgesetz für die Geheimdienste, die wir in Deutschland haben. Aber das sind halt alles politische Fragen, wirklich eklatante Insbesondere grundrechtseingreifende Stellen habe ich beim Überfliegen nicht gefunden. Und wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Wie gesagt, einerseits habe ich die Zeit dazu nicht mehr. Andererseits, ja, es ist zwar genau das Thema, zu dem ich wissenschaftlich gearbeitet habe in der Vergangenheit, würde ich auch gerne wieder tun. Aber insbesondere der Tickettext war sehr schwammig, weil juristische Auswirkungen, das ist ein Gesetz, es hat das Ziel, juristische Auswirkungen zu haben. Ich konnte mit der Anfrage wenig anfangen. Jetzt habe ich gehört, dass es darum geht, eventuell eine Verfassungsklage einzureichen. Gut, dann kann man sich das vielleicht nochmal anschauen. Ja, und zur Rechtsabteilung. Ich habe gesehen, dass da irgendwie schon wieder was in Bewegung ist und eventuell sich was bildet, aber ich glaube, da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Frage meinerseits, ist dieses Gesetz eigentlich zustimmungspflichtig im Bundesrat, sodass da gegebenenfalls die Landtagsfraktionen ihren Justiziar vielleicht drauf ansetzen könnten? Vielen Dank. Ich werde es am Montag anregen, dass ich mir das anschaue. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Also ich finde es ganz gut und finde es total begeisternd, dass sich da drei Leute die Arbeit gemacht haben, das mal genauer angeschaut haben. Und ich denke, das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, dass man da die Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür aufhalten. Und das Thema sollte man auf jeden Fall bearbeiten. Was dabei rauskommt, sehen wir dann, wenn wir es getan haben. Und ich denke, das sollte man auf jeden Fall ein Go machen und irgendwie schauen, dass da ein paar Leute zusammenkommen aus Juristerei, aus AGs und so weiter. Und insgesamt das mal durchforsten. Für die Öffentlichkeitsarbeit springt da garantiert was ab. Ja, sehe ich auch so. Okay, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Weil ansonsten würde ich sagen, tragt eure Stimmen ein. Wenn der Antrag angenommen werden sollte, würde ich mich darum kümmern, das Thema voranzutreiben, Leute zu finden, die sich darum kümmern, die einzelnen Details sich mal genauer anzuschauen und gegebenenfalls auch die entsprechende mediale Nutzung des ganzen Themas voranzutreiben. Okay, damit ist der Antrag durch. Happy, ich danke dir dafür. Und wir kommen zum Antrag Nummer 44, Unterstützung des OpenBSD-Projektes. Der ist von Tux. Bist du da? Scheinbar nicht, aber da geht es ja um diese Social-Media-Unterstützung für das LibreSSL-Projekt. Das kann man auf jeden Fall machen, da braucht man, glaube ich, gar nicht lang diskutieren. Vielleicht, Carsten, du hast den Umsetzungsverantwortlichen, sehe ich, kurz anfragen, ob sie irgendein Material haben, Bild oder irgendwas, was wir bauen können als Banner und alles wird gut. Ja, wenn wir den annehmen, setze ich mich mit Tux in Verbindung und dann lasse ich schauen, was wir da haben, was wir auf die Seite setzen können, klar. Okay, wir haben 3 Stimmen dafür. Nur so kurz dazu. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, wenn wir jetzt so ein Projekt speziell da hervorheben. Was eventuell sinnvoll wäre, wäre irgendwie so Projektwoche oder sonst was, dass man das aber so ein Projekt alleine wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig, finde ich. Ja, kurz dazu, wir setzen gerne sehr vieles in der Richtung auf die Website. Auch alle anderen Projekte sind da herzlich willkommen und jetzt hier auch kurz als Aufruf, solche Dinge im Bereich Social Media, im Bereich Website und so weiter, wenn es um Banner geht und so, braucht überhaupt nicht hier auf die Bundesvorstandssitzung gehoben werden. Da schreibt er am besten die SG-Website an und dann wird alles gut, eventuell auch die Online-Redaktion, wenn da ein bisschen Redaktionelles dazu sollte und dann geht es meistens sehr schnell und unkompliziert. Ja, denke ich auch. Okay, der Antrag ist auch angenommen und wir kommen zum Antrag 4.5, Beauftragung der UPIs für die Freedom of Information Portal. Ja, dazu von mir ein paar Worte. Zunächst einmal, wir hosten ja eine Liste der Telefonnummern in den Jobcentern. Das ist ein Projekt, das inhaltlich von den Sozialpiraten betreut wird und eine prima Sache ist. Dass wir Informationen aus den Jobcentern erstens mal über das Informationsfreiheitsgesetz rausholen und das dann selber verbreiten, ist eine Geschichte, die wir nur dann tun dürfen, wenn wir diese Informationen aktuell halten. Und das, was jetzt hier vorgeschlagen ist, dieses Portal ist eine enorme Arbeitserleichterung. So, den Antrag habe ich gestellt mit dem Informationsstand, dass da verschiedene ITs vom Bund, von den Ländern angefragt worden sind und keine sich in der Lage gesehen hat. Vor diesem Hintergrund habe ich dann, weil eben ein Angebot der UPIS vorlag, beantragt, das zu machen. Inzwischen hat jetzt, ich glaube, Mark war es, ein Angebot der Bayern IT, die das auch günstiger machen wollen. Dann würde ich gerne meinen Antrag dahingehend abändern, dass wir das wirtschaftlichste Angebot, das sind dann im Moment die Bayern, nehmen. Und wenn dann irgendeine andere IT dann noch sagt, sie macht es noch günstiger, wäre ich da auch flexibel genug zu sagen, dann sollen es die machen. Würde sagen, formal den Antrag jetzt ablehnen und dann können wir vielleicht irgendwie ein 4.5.1 machen, die Sache an die Bayern IT geben und gut ist. Michael, du hast gemeint, dass das zwischen Jochen, Dion und Jupis war. Was sagen denn diese Sozialpiraten selbst dazu? Weil nach meinen Erfahrungen, die ich immer so gemacht habe, ist das Tool nicht das, was groß dazu beiträgt, Informationen aktuell zu halten, sondern da braucht man halt immer die Motivation dahinter. Ja, also die spannende Frage an der Stelle ist, also wir müssen ja immer mit Berufung aufs Informationsfreiheitsgesetz dort Anfragen stellen an ungefähr 500 Jobcenter, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und das muss in regelmäßigen Abständen. Und dieses Portal ist, so wie ich das gehört habe, also ich kenne das nicht, ich gebe jetzt Informationen einfach nur weiter, die ich so bekommen habe. Dieses Portal macht diesen Arbeitsschritt irgendwie, reduziert das auf irgendwie 3 Klicks im Moment läuft das auch alles noch manuell. Dieses Portal ist Open Source, wird mit von irgendeiner bekannten Seite, fragt den Staat oder irgend sowas in der Liga. Richtig nicht mehr. Wie bitte? Bin ich weg oder ist der Michael weg? Michael ist da und du auch. Okay, also ich setze nochmal einen Satz davor ein. Diese Software wird von einem der bekannten Seiten, ich glaube es war Frag den Staat, aber ich habe es mal leider nicht aufgeschrieben, kann es jetzt also nur unter Vorbehalt sagen, dann auch eingesetzt, um eben solche Prozesse zu vereinfachen. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das diejenigen, die das dann auch inhaltlich umsetzen müssen, dann auch entsprechend nutzen werden. Okay, dann habe ich jetzt halt auch mal die konkrete Frage, was diese Software genau macht. Also ich habe jetzt gehört, die vereinfacht Dinge und macht alles irgendwie leichter, aber keiner weiß jetzt genau, was das ist, was es tut. Wie man damit umgeht und ich tue mich jetzt schwer mal zu entscheiden, eben so, ja okay, wir machen jetzt irgendwie mal eben ein neues Tool, ohne dass ich weiß, was das macht. Vorschlag ist Wolfgang Steinert von der Bayern IT hier im... Ja, und er ist schon am Sprechermikrofon. Das heißt, er könnte zumindest schon mal ganz kurz sagen, ob das easy going ist, das auf der Bayern IT zu machen oder ob wir damit rechnen müssen, ihn für Monate zu beschäftigen. Hi. Ist kein Problem. Tobias und ich haben uns das Tool beide schon angeschaut. Ist schnell installiert und eingerichtet. Je tiefer man irgendwie in die Konfiguration einsteigen will, desto mehr Aufwand ist es dann schon, aber ist alles machbar. Die Ressourcen dafür haben wir auch frei, also ich sehe da kein Problem. Ob ihr das Tool selbst wirklich braucht, kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nicht genau, was damit getan werden soll, wie das ablaufen soll. Das ist was, was ihr euch überlegen müsst. Aber wie gesagt, das Ding zu betreiben ist nicht wild. Von Tobias hatte ich vorher die Aussage, im Zweifel hätte das so ungefähr bis Montag schon am Laufen, wenn ihr es bis dahin braucht. Okay. Eine Wortmeldung bei mir. Das läuft ja momentan über Niedersachsen. Ich würde auch gerne Niedersachsen wissen, warum das nicht über Niedersachsen weiterlaufen soll. Ich verstehe das gerade hier nicht. Lass doch mal den Mr. Burns, der steht ja, doch am Mikrofon. Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen. Kevin Price ist am Mikro und schaut wahrscheinlich mit den Hufen. Ja, besten Dank. Also ich bin da auch relativ aktuell informiert. Wir haben in den letzten 2 Wochen hat sich in dem Projekt viel getan. Die Rolle Niedersachsens, die bezieht sich darauf, dass die Piratenpartei Deutschland derzeit einen Vertrag hat mit dem Landesverband Niedersachsen, eine Auftragsdatenverarbeitung. Das, was Niedersachsen derzeit hostet für den Bund, für die Piratenpartei Deutschland, das sind die Listen selber. Das ist so ein reiner File-Server, auf dem die Listen abgelegt werden. Und es gibt ungefähr 5 oder 6 Bearbeiter, die das aktuell halten können. Dieser Antrag hier, der bezieht sich auf was ganz anderes, nämlich wenn wir sehen, da ist was veraltet, wir müssen Informationsfreiheitsanfrage stellen, um neuere Informationen zu bekommen, dann ist das halt derzeit ein bisschen schwierig. Entweder wir machen das manuell, schicken einen Brief oder eine E-Mail oder irgendeine Informationsfreiheitsanfrage. Das hat der Puck, also der Jochen Bucher hier neben mir am Mikro, auch jetzt kürzlich manuell gemacht. Manuell ist das viel, viel Arbeit. Alternativ wäre es viel einfacher, das Ganze halt über Frag den Staat zu machen, aber Frag den Staat erlaubt eben nicht, dass wir das als Piratenpartei machen. Wir als Piratenpartei möchten aber gerne die Eier zeigen, dass wir das machen, dass das unser Projekt ist, und daher wäre es gut, dieses Tool einfach nur irgendwo bei uns zu hosten, wo ist den Sozialpiraten reichlich egal. Es wäre aber einfach eine ungemeine Arbeitserleichterung und es ist kein Ersatz für Niedersachsen, sondern halt eine Ergänzung, und die Motivation gerade in dem Projekt ist durchaus in den letzten 2 Wochen auch gut gestiegen. Es kommen Anfragen rein, Anfragen werden am nächsten Tag oder in der Aktualisierung werden am nächsten oder am selben Tag noch gemacht. Also das, ich kann nur empfehlen, irgendein solches Vorhaben anzunehmen, ob es die Yuppies oder die Bayer in IT sind oder noch jemand Drittes, das daran soll es nicht liegen. Danke. Ich hätte noch einen kleinen Punkt. Ja? Ist bloß die Frage, das Ding hat ja irgendwie ein relativ generisches Design. Ist das was irgendwie eigentlich nur intern benutzt wird, um letztendlich Mails abzuschicken? Oder ist das irgendwas, was jetzt großartig öffentlich sichtbar sein soll? Weil dann bräuchte man im Zweifel halt noch jemand, der sich ums Design kümmert. Ja, also das ist derzeit kein Problem. Derzeit haben wir halt Piraten aus verschiedenen Landesverbänden, die diese Aufgaben übernehmen würden. Wir würden gern natürlich auch anderen Menschen die Möglichkeit irgendwann eröffnen, das Ganze zu tun. Aber das ist die Frage stellt sich derzeit nicht. Im Augenblick geht es darum, überhaupt dieses Frageportal, dieses Informationsfreiheitsanfragenportal ins Leben zu rufen. Ich glaube, dass wenn wir dort zum Beispiel auch unsere Anfragen irgendwie präsentieren wollen oder ähnliches, dass wir dann halt noch ein paar Piratenlogos einbauen können. Ja, gut, passt. Okay, wollen wir Jochen mal kurz zu Wort kommen lassen? Kurz zum Hintergrund. Ich hatte heute Morgen einen Termin bei der Aufsichtsbehörde, die für uns zuständig ist. Das ist der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Der hat ganz klar gesagt, dass wir Listen eigentlich nur dann veröffentlichen dürfen, wenn sie auf einer IFG-Anfrage beruhen. Folglich müssen wir irgendwie um all diese Listen, die wir bereits haben und bereits im Internet stehen haben, nachträglich zu legalisieren oder zu erweitern, IFG-Anfragen generieren. Es gibt in Deutschland über 560 Jobcenter, die in unterschiedlichsten Organisationsformen sind. Und deshalb wäre es einfach hilfreich, ein zentrales Werkzeug zu haben, mit dem man einen standardisierten Anfragentext, der alles berücksichtigt, dass es gebührenfrei sein muss, dass es und so weiter und so fort, wo dann auch die entsprechenden Fußnoten auf die ganzen Urteile der Verwaltungsgerichte drin sind, dass das einfach jeder Mensch, der im Internet surft, eben seine Informationsfreiheitsanfrage stellen kann. Dieses Tool, das fragt den Staat, das ist eine Seite, die von der Open Knowledge Foundation betrieben wird, entwickelt hat, hat zusätzlich den Vorteil, dass die ganzen Anfragen, die abgeschickt werden, dokumentiert werden. Also es ist für jedermann sichtbar, ist die Anfrage, ist dieses Jobcenter, das ich gerade anfragen will, schon mal angefragt worden, wann ist es angefragt worden. Da ist ein Modul drin, das auch die Antwortfrist, die die Behörde hat, automatisch ausrechnet, wenn ich meine Anfrage rausschicke. Und dann kann ich auch halbautomatisiert, muss man natürlich nochmal klicken, eine Mahnung schicken, so, liebe Behörde, du hast mir noch nicht geantwortet. Und ich glaube, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, so genau habe ich das Tool noch nicht durchgespielt, dass dann mit einer dritten Eskalationsstufe auch die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit involviert werden kann. Denn wenn Behörden nicht auf diese IFG-Anfragen antworten, dann kann man sich an die Behörde wenden, also an die Behörde der Bundesbeauftragten für Datenschutz. Soweit ich weiß, kann das dieses Tool alles sicherstellen und vor allem wird dann an einer Stelle dokumentiert, welche Anfragen gestellt sind. Das erleichtert uns die Arbeit bei der Veröffentlichung der Listen, da wir dann an einer Stelle eine Datenbank haben, wo wir alle Anfragen haben. Und wenn irgendeine Datenschutzbehörde der Meinung ist, dass wir irgendeine Liste nicht veröffentlichen dürfen, ich glaube, zuletzt hat sich der Datenschutzbeauftragte von Recklinghausen bei mir beschwert, können wir sagen, guter Mann, schau her, hier ist die IFG-Anfrage, wir dürfen das veröffentlichen. Das ist ganz einfach. Und tatsächlich ist es so, auch mir persönlich ist es relativ egal, wer dieses Tool hostet. Es muss halt funktionieren und es muss halt eben Anfragen generieren können. Anfragentext sollte man nochmal gründlich erarbeiten. Mahnungstext sollte man auch mal erarbeiten. Aber ich habe da schon ein paar Vorlagen. Also insofern, was da inhaltlicher Input kommen muss, ist eigentlich alles da. Ich habe, das muss ich jetzt sagen, ich persönlich bin auf die Dupies gekommen, weil die eine ähnliche Serverumgebung schon haben. Und die Bayern-IT ist tatsächlich eine der wenigen ITs innerhalb der Piratenpartei, die ich persönlich nicht gefragt hatte. Entschuldigung, ich habe euch übersehen. Kein Problem. Weniger Arbeit für uns, habe ich auch nichts dagegen. Jetzt haben wir leider doch erwischt. Okay, ja, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, von mir. Ich würde darum bitten, dass sich irgendwer TM mal bei mir meldet, um mir mal genau zu erklären, was dieses Portal so macht und wie das aussieht und was da passiert. Nachdem der Beschluss angenommen wurde oder möglichst noch vorher? Naja, irgendwann demnächst. Also wir haben den Beschluss, also habe ich das richtig verstanden, wir haben den Beschluss abgelehnt, aber wir haben beschlossen, dass die Bayern-IT das machen will, oder? Nein, das haben wir noch nicht beschlossen. Wir haben jetzt nur festgelegt, dass wir den ursprünglichen Antrag ablehnen. Okay. Hermi, ich kann versuchen, dir das ganz schnell zu erklären, was dieses Portal macht. Dieses Portal generiert Anfragen an Jobcenter, Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, dass bitteschön die Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen mit Kundenkontakt herausgegeben werden. Der Anspruch besteht für jedermann. Insofern geht es einfach darum, dass mehr einheitliche E-Mails geschrieben werden können oder einheitliche Briefe, dass eine Briefvorlage, eine Anfragevorlage, da kann man sich dann aussuchen, welches Jobcenter man sucht, welches Jobcenter man anfragen will. Das ist der erste Klick. Der zweite Klick ist dann das Generieren der Anfrage und dann betreut dieses Portal die Anfrage, dokumentiert, dass die Anfrage gestellt wurde, und dokumentiert, was das Ergebnis der Anfrage ist. Das ist alles. Das ist ein ganz, ganz simples Anfragen-Generierungs-Dokumentationsportal. Okay, vielen Dank. Okay, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Antrag 4.5 ist abgelehnt. 4.5.1 steht bereits vollständig drin. Und wir könnten den abstimmen, wenn es keine weiteren Wortmeldungen dazu gibt. Okay. Ich sehe, es ergibt sich bereits jetzt eine Mehrheit. Damit hat Bayern den Auftrag, dieses Tool zu installieren und zu betreiben. Und sich damit zu beschäftigen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das finde ich toll. Und wir kommen zum Antrag 4.6. Und zwar hätte ich gerne nochmal ein Teamwochenende im laufenden Kalenderjahr. Ich habe mit Carsten mal kurz geredet, weil er zufällig in der Nähe stand, als mir der Gedanke gekommen ist. Und waren uns soweit einig, dass die Idee grundsätzlich gut ist, aber das wäre vielleicht sinnvoll, da einen entsprechenden Beschluss zu fassen und das auch mit dem gesamten Vorstand zu besprechen. Deswegen das heute auf der TO. Also der Antrag wäre, 2014 noch ein weiteres Teamwochenende durchzuführen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Wortmeldung? Hau. Marc zuerst und dann Michael. Ist das jetzt quasi ein Meinungsbild? Nö, das wäre dann ein Beschluss. Okay, weil ohne Ziel, ohne Geld und so, ist das ein bisschen... In ähnlicher Form wie beim letzten Mal, das heißt mit einem maximalen Budget von, ich glaube, 1.500 Euro. Okay. Frage zur... genau in Zielrichtung. Sollte das wirklich so ein Teambuilding-Wochenende sein oder geht das eher in eine Vorstandsklausur zur inhaltlichen Arbeit? Ich gehe davon aus, dass es einen nahtlosen Übergang bzw. ein Mix aus beiden wird. Ja, ist anzunehmen. Wann soll denn das stattfinden? Können wir das möglichst weit nach vorne ziehen, weil wir andenken sollten, ob und wenn ja, inwieweit wir die Wahlen in Hamburg und Bremen unterstützen? Und das muss jetzt alles recht flott laufen, sonst sind die Wahlen rum, bis wir irgendwie zu Potte kommen. Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Ich würde vorschlagen, dass jemand einen Doodle aufsetzt und wir dann den ersten brauchbaren Termin dafür nutzen. Haben wir denn eigentlich schon eine Idee für einen Ort? Weil im Zweifelsfall wäre es nett, wenn das direkt irgendwie nahtlos übergeht in irgendeine Veranstaltung oder so, damit man da irgendwie noch dabei sein könnte. Ich glaube, ich hätte gerne ein Wochenende und demzufolge fällt das nahtlose Übergehen in andere Veranstaltungen eher raus. Okay. Das wollte ich auch gerade sagen. Also gerade Veranstaltungen sollten da nicht sein. Darf aber ich... Also, Entschuldigung, Michael, um die Frage noch zu beantworten, Hermi, als Ort wäre mein Gedanke gewesen, mal einfach tief im Westen. Das hatten wir ja mit Tief im Westen bereits angedacht, aber vor dem Themenhintergrund, den ich gerade skizziert habe, könnte es eine Überlegung sein, auch hoch im Norden, also sprich in Hamburg oder Bremen, das zu machen, um da gegebenenfalls Leute vor Ort dann mal für einen kurzen Zeitraum konzentriert auch da dazu holen zu können. Und das würde ich sofort befürworten. Okay, das heißt, wir machen zwei Doodle, nämlich einmal den Termin und den zweiten mit dem Ort und damit haben wir dann beides möglich. Das hört sich nach dem Plan an. Okay, gibt es Einwendungen dagegen? Ansonsten würde ich vorschlagen, tragen wir die Stimmen ein und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Ich würde nur gerne Selektor nehmen und nicht Doodle. Och. Pool-Diskussion und das eine Minute vor Ende der Sitzung. Nein, keine Diskussion, du hast ich den bin auch dafür. Job. Ich mag dich auch, Lothar, ja. Okay. Mir ist es egal, welches Tool ihr benutzt. Hauptsache, wir finden einen Termin und einen Ort. Gut. Erstmal den Termin, den Ort danach. Jo. Ja, zwei Stimmen fehlen noch, los. Naja, gut, aber letztendlich ist er schon angenommen. Ne? Aber ja, okay. Damit wären die Anträge für heute durch. Tagesordnungspunkt 5 ist die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung. Dafür gibt es einen entsprechenden Link. Und noch kurz die Frage, einen nicht öffentlichen Teil brauchen wir heute nicht oder brauchen wir doch? Ich sehe keinen Bedarf. Okay, ich auch nicht. Ja, den einen Antrag habe ich auch schon wieder zurückgezogen, von daher brauchen wir wirklich nicht. Okay, gut. Damit wären wir um 21.01 Uhr, also noch genau 60 Minuten. Man kann also sagen, läuft durch die heutige Sitzung durch. Ich fand es konstruktiv und es hat funktioniert. Die Übertragung, glaube ich, endet damit auch. Die endet automatisch nach einer Stunde, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern für ihr Interesse, bei den Antragstellern für ihre Anträge, bei meinen Kollegen für ihre Arbeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und danke an für die Moderation. Genau. Ja, danke schön. Frage in die Runde. Wir bleiben dann gleich hier bezüglich dieser Vorstandssprechstunde Basisentscheid und Lime-Survey-Umfrage.